Der Picasso im Salon ist wirklich nicht schlecht. Apropos, ein Glück, dass ich nicht auf Sie gehört habe und bis zum Schluss des Balles geblieben bin, mein lieber Subit. Ein reizender Abend. Übrigens, kennen Sie den Witz von dem Stachelschwein, das seine Zahnbürste vergessen hat? Nein, mein lieber Professor, ich freue mich jetzt schon darauf, Sie erzählen so gut. Er ist wirklich nicht schlecht. Also, ein Stachelschwein, das auf die Hochzeitsreise geht. Na, und wo ist der Unglücksrabe? Ich habe es mir überlegt. Ich hole ihn nicht. Warum nicht? Es ist zu grausam. Mit Dummköpfen ist man nie grausam genug. Wenn Sie wirklich herzkrank gewesen wären, hätte Sie der Kerl mit seiner falschen Diagnose umbringen können. Wenn ich wirklich herzkrank gewesen wäre, wäre andererseits seine Diagnose richtig gewesen. Bitte, ich kann Sie nicht hindern. Schon am frühen Morgen ein guter Mensch zu sein, wenn es Ihnen Spaß macht. Kommen Sie, mein lieber Subit. Ich muss in einer Stunde im Spital sein. Ich setze Sie zu Hause ab, lieber Professor. Also, wie war das mit dem Stachelschwein? Also, ein Stachelschwein heiratet eine sehr hübsche Frau und geht auf die Hochzeitsreise. Im Doppelzimmer seines großen Hotels merkt er, dass er seine Zahnbürste vergessen hat. Hast du uns einen Schrecken eingejagt? Seit mich die Sypo angerufen hat, habe ich nicht mehr geatmet. Oh. Verstehst du? Du bist mein einziger Freund und ich sah dich schon tot. Brauchst du Geld? Aber natürlich. Diese unerwartete Genesung ändert alle meine Pläne. Nach einem derartigen Schock muss ich mich erholen. Möglich, dass ich dich um deine Gastfreundschaft für eines deiner Häuser an der Riviera bitte. Auf Mastu kannst du dich verlassen. Und der Schlüssel. Welcher Schlüssel? Der Schlüssel von Glorant. Du hast ihn mir wieder abgenommen. Ich habe ihn dir wieder abgenommen? Ja. Entschuldige, ich gebe ihn dir zurück. Glaubst du, dass... Aber sicher. Hier ist der Schlüssel. Danke. Wie weit warst du mit ihr, als sie vor anrief? Wir waren mit dem Hühnchen fertig und wollten gerade die Crème Caramel in Angriff nehmen. Erst? Ja, es hat ein wenig gedauert, bis wir uns zu Tisch gesetzt haben. Sie hat andauernd geweint, verstehst du? Es hat mich viel Mühe gekostet, bis sie ein wenig getröstet war, weißt du. Aber gegen Ende war die Atmosphäre schon viel besser. Sie hat mich ihren lieben Roger genannt. Sie hat sogar gesagt, ich sei nicht so wie die anderen. Na, dann ist die Sache doch in bester Ordnung. Fahre augenblicklich zurück, du. Verliere keine Minute mehr. Ja, und wenn sie schläft, soll ich sie dann wecken? Selbstverständlich. Bonne chance, alter Gauner. Warum sehen Sie mich so an, Sipo? Ich schaue zu, wie ein alter Mann seine letzte Gemeinheit vollendet. Welcher alte Mann? Ich fühle mich seit kurzem um 10 Jahre jünger. Ist das Liebespaar immer noch in dem kleinen Zimmer? Ja. Soll ich sie holen? Vor kurzem haben sie noch geschlafen. Ja, aber wecken Sie nur das Mädchen. Sagen Sie ihr, dass ich sie allein sprechen will. Ach, herrlich, so ein Morgen. Man hat noch nicht so viel geraucht, noch nicht so viel getrunken. Man ist ganz sauber. Man kann sich mit frischen Kräften ins Verderben stürzen. Ah, meine kleine Marguerite. Sie wissen nicht, wie hübsch Sie sind. Ihnen verdanke ich es, dass ich wieder an das Leben glaube. Hübsch sein allein reicht nicht, das wissen Sie sehr gut. Wer hat Ihnen das erzählt? Schon wieder dieser Fabrice? Nein, Sie. Ich war sehr müde heute Nacht. Glauben Sie kein Wort. Die Tugend findet man an jeder Straßenecke, aber die Schönheit, die ist selten. Danke. Die Diagnose, die Fabrice gestellt hat, wurde übrigens in allen Punkten von Professor Galopin bestätigt. Es ist tatsächlich die Bishopsche Krankheit in ihrer schnellen Form. Ja, ach, ich wusste schon immer, dass Fabrice einmal ein großer Arzt wird. Unglücklicherweise werde ich nicht die Gelegenheit haben, seinen Triumph mitzuerleben. Ach, wissen Sie, selbst die größten Ärzte können sich manchmal täuschen. Sie sind sehr lieb. Aber leider, leider hat er den Blick. Das ist sehr selten. Ich möchte mit Ihnen einen Pakt schließen, Marguerite. Was für einen Pakt? Schließlich hattet ihr, Sie und Fabrice, doch beschlossen, in den Busch zu gehen und kranke Neger zu heilen. Ich weiß, es ist ungeheuerlich, heutzutage so etwas zu behaupten, aber ich bin genauso viel wert wie ein Neger. Ich verstehe nicht. Warum sagen Sie nicht klipp und klar, was Sie wollen? Ich habe Angst, Sie könnten Nein sagen. Also bitte, die beiden Ärzte haben sich sehr unmissverständlich ausgedrückt. Die Frist, die Sie mir geben, ist kurz. Dabei kommt es nicht einmal so sehr auf Schonung an, als auf eine ständige ärztliche Überwachung. Ich werde verreisen müssen, am besten in ein südliches Klima. Überreden Sie Fabrice, dass er sich meiner annimmt und wir fahren alle drei. Ja, aber sein Studium. Er hat doch das Staatsexamen vor sich. Auch diese Schwierigkeit habe ich mit Professor Galopin besprochen. Mastu hat in der Gegend von Aix-en-Provence einen großen Besitz, den er mir mit Freuden überlassen wird. In Aix-en-Provence gibt es eine berühmte medizinische Fakultät. Dort wird Fabrice sich immatrikulieren lassen. So kann er seinen kranken Vater pflegen und gleichzeitig sein Studium vollenden. Und das Ganze, das wissen Sie recht gut, wird auf keinen Fall sehr lange dauern. Und was soll ich dabei für eine Rolle spielen? Sie sind die menschliche Ergänzung der Therapie. Sie sagen nichts? Sie lehnen ab? Nein, ich nehme an, wenn ich Ihnen helfen kann. Ich werde mit Fabrice sprechen. Sie müssen sehr geschickt vorgehen. Der junge, stolze Mann ist sehr empfindlich. Für wen halten Sie mich? Ich weiß sehr gut, wie ich mit ihm umgehen muss. Wir streiten zwar wie die Lumpensammler, aber letzten Endes macht er immer, was ich will. Nur in wichtigen Fällen richte ich es so ein, dass es so aussieht, als entscheide er. Bravo! Wie ich sehe, werde ich Ihnen gar nicht mehr viel beizubringen haben. Suppos, wie ist das Leben doch charmant. Ich verstehe nicht, dass es Dummköpfe gibt, die sich mit dem Sterben abgefunden haben. Ich habe alles gehört. Eines Tages werden Sie mit dem Ohr an einem Schlüsselloch zerplatzen. Sie Ungeheuer, Sie Heuchler, Sie Teufel. Keine Übertreibung. Sie wollen mir schmeicheln. Sie haben dieses Mädchen belogen. Sie spielen ja eine Krankheit vor, die Sie gar nicht haben. Ich sehe sie vor mir. Die kleine Schwiegertochter am Arm des zärtlichen Schwiegerpapas, fertig zur züchtigen Promenade. Ich sehe, wie sie jeden Tag ein wenig mehr den Boden unter den Füßen verliert. Ich sehe, wie sie es halb aus Schüchternheit, halb aus Spielerei zu einer Art unschuldigem Einverständnis zwischen ihnen kommen lässt. Ja. Ich sehe, wie dann schließlich dieser heiße Nachmittag kommt, an dem sie nicht mehr genau weiß, ob sie glücklich oder unglücklich ist, ob sie es will oder nicht. Und ist es erst einmal geschehen, ist die erste Schlacht verloren, dann ist das Leben ganz einfach. Denn von nun an braucht man nur noch zu lügen. Endlich! Ein Pluspunkt für Sie, Suppos. Ihr Horchen in den Schlüssellöchern hat Sie hellsichtig gemacht. Ja, so wird es vermutlich kommen. Oh, Ninette? Ja, Monsieur? Pack meine Koffer, ich verreise heute Abend. Für mehrere Wochen nach dem Süden. Der junge Mann und das junge Mädchen bleiben zum Frühstück. Ah, gut, Monsieur. Was willst denn du hier, Fabrice? Marguerite hat eben mit mir gesprochen. Ich habe mich also nicht geirrt? Nein, du hast dich nicht geirrt. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich mir meiner Pflicht bewusst und bereit bin, Ihre Pflege zu übernehmen. Ich werde ein unmöglicher Patient sein. Das weiß ich. Sie können sich trotzdem auf mich verlassen. Es spielt dabei keine Rolle, dass Sie mein Vater sind. Als ich das Medizinstudium wählte, war ich mir darüber klar, dass ich den Beruf des Arztes als eine wirkliche Mission auffassen musste. Also, wenn du so viel Freude an Opfern und Missionen hast, auf mich kannst du zählen. Hören Sie auf! Hören Sie auf! Lass dich nicht erschrecken, Fabrice. Ich lebe in Gesellschaft einer Hysterikerin. Du kannst dir denken, wie gut das für mein Herz ist. Geh nun wieder zu Marguerite. Wir reisen heute Abend. Ja, gut. Monsieur, eine gewisse Mademoiselle Marie Pesch wartet unten. Soll ich sie fortschicken? Ja. Gut, Monsieur. Oder nein, nein, nein. Schließlich ist das Leben so kurz. Führe sie in das kleine Zimmer. Dort sind doch die jungen Leute. Ach, richtig, ja. Sag, ihr soll gegenüber in der Halle vom Hotel Montesquieu auf mich warten. Ich komme gleich. Jawohl, Monsieur. Gott wird das nicht zulassen. Die Menschen, Cipo, tun so viele Dinge, die Gott nicht zulassen dürfte. Ich ertrage es nicht mehr, dass ich eine Seele habe. Keiner hat mich hier gesehen. Was Sie sehen, sind nur meine Brille, meine traurigen Haare, die entweder zu strähnig oder von schlechten Dauerwellen zu kraus sind. Sie sehen nichts als meine Kleider, die reizlos an mir herunterhängen. Meine Nägel, an denen ich kaue, von denen der Lack abspringt. Dabei bin ich schön. Ich bin schön. Nur meine Seele ist hässlich. Stinkt aus allen ihren verstopften Winkeln und Windungen. Hallo? Ist das die Wohnung von Monsieur Ornüffel? Ja. Hier ist der Direktor vom Hotel Montesquieu. Darf ich wissen, mit wem ich spreche? Hier ist die Sekretärin von Monsieur Ornüffel. Mademoiselle, eben ist ein schreckliches Unglück passiert. Ich möchte Sie bitten, die Familie mit aller erforderlichen Schonung darauf vorzubereiten. Als Monsieur Ornüffel soeben die Hotelhalle betrat, brach er plötzlich zusammen. Ich habe ihn sofort in mein Büro bringen lassen und ein Arzt, der zufällig anwesend war, konnte ihm erste Hilfe leisten. Aber leider umsonst, Mademoiselle. Der Arzt spricht von der Bischopschen Krankheit.